deutschen Städte bin ich verhasst. Bei diesem Dreck geht das nicht fast. Man wird beleidigt, ganz egal wo man ist. Worte wie Nazi-Schwein, dreckiger Faschist. Doch ich gehe niemals vor euch auf die Knie. Denn eines kann ich euch sagen, aufgeben werde ich nie. Skelett, gib niemals auf. Skelett, steh für dein Land. Skelett, geh Lüg und Intrigen. Skelett, lass dich niemals unterkriegen. Deutsche Jugend vereinte Macht, Zusammenhalt gibt uns die Kraft. Für ein großes deutsches Land benutzt jetzt dein Verstand. Leg deine Waffen niemals nieder. Zeig ihnen, wer du bist. Deutsche Lieder und sei Nationalist. Skelett, gib niemals auf. Skelett, steh für dein Land. Skelett, gegen Lügen und Frieden. Skelett, lass dich niemals unterkriegen. An dem die Ketten zerspringen, dann wird auch das letzte Pack aus diesem Land verschwinden. Dann gibt's in Deutschland wieder Gutes zu sehen. Und unsere Kinder können wieder auf die Straße gehen. Skelett, gib niemals auf. Skelett, steh für dein Land.